Okay, wir werden heute anschauen, wie uns Gott von einem bestimmten Punkt nimmt. We're gonna talk tonight how God takes us from a certain point. Dort, wo wir jetzt stehen. Where we're standing now. Uns in Bewegung setzt. And he puts us into motion. Und uns entwickelt zu einem anderen Punkt hin unseres Lebens. And he develops that to put us into another place in our life. Denn Gott ist in keinster Weise limitiert. Because God is not limited in any way. Er ist überhaupt nicht eingeschränkt. He's not bounded by any way. Er hat alle Möglichkeiten, dich wegzubewegen. He has every possibility to move you on. Wo auch immer du auf dieser Erde platziert bist. No matter where you're placed in this earth. Gottes Absichten haben keinerlei Grenzen. God's purposes don't have borders. Weder geografisch, whether they're geographical, noch wirtschaftlich, or economical, auch nicht sozial. And not social either. So schauen wir zu Matthäus 25, so we're going to look at Matthew 25, Vers 14 bis 19. Verses 14 to 19. Da ist das Gleichnis von den Talenten. This is the parable of the talents. Denn es ist wie bei einem Mann, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. For it's just like a man about to go on a journey, who has called his slaves and entrusted his possessions to them. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, each according to his own ability, and he went on his own journey. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. Immediately the one who had received the 5 talents went and traded with them and gained 5 more talents. So auch der die 2 empfangen hatte, auch er gewann 2. In the same manner the one who had received the 2 talents gained 2 more. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. But he who received the 1 talent went away and dug a hole in the ground and hid his master's money. So einer bekam 5 Talente. So one got 5 talents. Der zweite 2 Talente. The second got 2 talents. Und der dritte 1 Talent. And the third 1 talent. Einen jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. And each one according to his own ability. Der mit den 5 Talenten, the one with 5 talents, ging hin, handelte und gewann. He went out, he traded and he made a profit. Andere 5 Talente. Another 5 talents. Der mit den 2 Talenten, the one with 2 talents, auch er ging, handelte und gewann. He also, he went out, he traded, and he made a profit. Jener, der 1 Talent bekommen hatte, but the one that got the 1 talent, ging und verbarg. He went and he dug a hole and buried it. Und nach langer Zeit wird abgerechnet. And after a while, then they came to, he came to collect, the master came to collect. Wenn man dieses Gleichnis anschaut, dann hat man den Eindruck, das ist, die Verteilung könnte ungerecht sein. Wieso hat If you look at this parable, you kind of look and think, wait a second, this the way it was divided out could have been not really just. Wieso hat einer 5 bekommen? Why did one get 5? Ein anderer 2? The other 2? Und einer nur 1? And the last one only 1? Das ist doch ungerecht. That's not right. Irgendeiner hat eine bessere oder schlechtere Chance gehabt im Leben. You know, one over the other had a better chance or lesser chance. Das erscheint uns als Ungerechtigkeit. And we look at it and we say, that's not just. Vielleicht sympathisieren wir mit dem, der nur 1 Talent bekommen hat. Maybe we have a little bit more sympathy for the guy that only got 1 talent. Weil wir denken, ich habe auch so wenig. Because we think, I also have that little amount. Manchmal denken wir, ich habe eigentlich gar nichts. Wo sind meine Gaben? Ich habe überhaupt keine. Sometimes we think, you know, I don't even have any talents. I mean, where are my gifts at all? Aber was denkt Gott darüber, wenn er einem 5, einem 2 und einem 1 Talent gibt? But what's God thinking when he gives 1 5, 1 2 and 1 1? Das ist, was sie hatten. That's what they have. Ich hänge jetzt einfach einmal ein paar Nullen dran. Now I'm going to put a couple of zeros on these numbers. Hier 3 Nullen. Here three zeros. Auch der kriegt 3 Nullen. And he also gets 3 zeros. Und der kriegt auch 3 Nullen. And he also gets 3 zeros. Wer hat den höchsten Wert? But who has the highest value still? Immer noch der ursprünglich 5 hatte, nicht? Always the same one that had originally 5 talents. Jetzt kommt ein kleiner Trick. Now here's a little trick. Jetzt führe ich einen Punkt ein. And now I'm going to put a decimal point in there. Ich setze hier einen Punkt. I put a decimal point there. Hier einen Punkt. And a decimal point there. Und ich setze hier einen Punkt. And I put one there as well. Wer hat jetzt den höchsten Wert? Now who has the most value? Es hat sich geändert. Now it's changed. Wenn der Punkt hereinkommt, when the decimal point comes into play, wird der Wert neu arrangiert. Now the values are arranged differently. Und so ist es im Leben auch. And this is the way it is in life as well. Der Wert von dem, was du hast, the value of what you have, hängt davon ab, wie du dich selbst positionierst im Leben. Depends on where you put the decimal point in your own life. Du bist der Punkt in deinem Leben. You are the decimal point in your life. Und dir ist viel gegeben. And makes a lot of difference. Vielleicht magst du nicht, was das Leben dir gegeben hat. Maybe you don't like what life has given you. Vielleicht magst du nicht, wo du geboren bist. Maybe you don't like where you were born. Vielleicht magst du deine Eltern nicht. Or you don't like your parents. Vielleicht magst du deinen Job nicht. Maybe you don't like your job. Oder die Schule nicht. Or you don't like school you're in. Oder deinen Lehrer nicht. Or you don't like your teachers. Oder deine Nase nicht. Or you don't like your nose. Oder deine Figur nicht. Or you don't like your figure. Vielleicht magst du dich selbst überhaupt nicht. Maybe you don't like yourself at all. Aber dann hast du eine Wahl. But now you have a choice. Eine Möglichkeit. A possibility. Du kannst dich selbst zu einem Platz positionieren im Leben. You can position yourself in a place. Ja, das, was dir das Leben gegeben hat. In a place where, you know, what life has given you. Verändert. And change. Und neu positioniert. Put yourself in a different position. Du selbst bist zu einem Punkt. You yourself are like a decimal point. Das ist eine Aufgabe. That's a task. Und auch ein Auftrag. And also something you need to do. Das, was immer dir gegeben ist, that which, what was given, whatever it was that was given to you, ob es 5, 2 oder 1 ist, whether it's 5, 2 or 1, du kannst das verändern. You can change it. Oft denken wir, often we think, alles, was ich habe, ist alles, was ich habe. Everything that I have is everything that I have. Aber nein. But that's not true. Alles, was wir haben, everything that we have, ist wer wir sind. Is who we are. Du bist ein Kind Gottes. You're a child of God. Gefüllt mit dem Heiligen Geist. Filled with the Holy Spirit. Mit göttlichen Gaben. With godly gifts. Und das, was du bist, and that what you are, wer du bist, and who you are, ist immer höher. Is always higher, und triumphiert immer über, and triumphs over, über das, was du hast. Over anything that you have. So die Frage ist nach wie vor, was machst du mit dem, was du hast? So the question is, what do you do with what you have? Ob du 5, 2 oder 1 Talent hast. If you have 5, 2 or 1 talents. Manche Österreicher denken, sie haben 0,00001. A lot of Austrians think they have 0.00001. Aber jedem ist etwas gegeben. But everybody got something. So die Frage ist, was machst du mit dem, was du hast? So the question is, what do you do with what you've got? Besonders, especially, wenn du nicht magst, was du hast. When you don't like what you have. Vielleicht hast du nicht viel Ausbildung. Maybe you don't have a lot of education. Und hast nicht all die Dinge, and you don't have all the things, die du meinst, die man haben müsste, that you think everybody should have, damit das Leben wertvoll und erfolgreich ist. So that life is valuable and successful. So was machen wir. So what do we do with that? Irgendwas müssen wir ja machen. We gotta do something. Also schauen wir auf Vers 16. So we're gonna look at verse 16. Der mit den 5 Talenten und auch der mit den 2 Talenten, the one with 5 talents and 2 talents, er ging hin, they went out, handelte, they traded, und gewann. And they gained. Jeder sagt handelte. Everybody said yeah, traded. Yeah. They all traded. So, nimm einmal, was du hast. So take what you've gotten. Auch wenn es 0,00001 ist. Even if it's 0.0001. Du brauchst dich nicht schlecht zu fühlen, wenn du den Eindruck hast, du hast wenig. You don't have to think bad that, you know, you have so little. Oder ein anderer hat mehr. Or somebody else has more. Das ist das, was dir gegeben ist, grundsätzlich einmal. You know, in the basic point of it, that's what you've been given. Das ist kein Verdienst. You didn't earn it. Das ist nichts, worauf du stolz sein müsstest, das, was dir gegeben ist, was du hast. You don't have to get proud and get arrogant about what you have, because that was what you were given. Entscheidend ist, was wir mit dem, was wir haben, machen. The decisive point is that we take what we've been given and we do something with it. So das Schlüsselwort ist handeln. So the key word is trade. Was heißt zu handeln? And what does that mean to trade? Handeln bedeutet, to trade means, Dinge auszutauschen, to exchange things. Was du hast für das, was du brauchst. You have the things that you have, you trade for the things that you need. Es bedeutet auch, sich in Aktivität zu verwickeln. If you want to put it into activity, er ging hin, das ist Aktivität. Activity is that he went out, er handelte, er tauschte aus, das, was er hatte. And he traded, he exchanged what he had, und gewann. And he gained. Das heißt, Gewinn erwarten. That means he made a profit. So handeln heißt, so to trade means, das auszutauschen, to exchange, was du hast, what I've got, für das, was du brauchst. For what I need. Weil du nicht immer hast, was du brauchst. Because you don't always have what you need. Und was du brauchst, ist nicht immer das, was du hast. And what you need isn't always what you have. So das Gute ist, so the good thing is, dass jeder vom Anfang an startet. That everybody starts from the beginning. Ob du 5, 2 oder 1 oder was immer du hast. Whether you had 5, 2 or 1, whatever you had. Jeder startet, start from the beginning. Jeder startet vom Anfang. Exactly. You still start from the beginning. Ich stehe hier auf dieser Bühne. I'm standing here on the stage. Und jetzt sagen wir mal, sie ist 1 Meter hoch. And we're going to say that it's 1 meter high. Wenn ich nun 50 Zentimeter hoch springe, when I jump 50 centimeters high, dann habe ich ungefähr 1,50 Meter erreicht. Then I have jumped 1 meter 50. Wenn der Axel hier unten steht, and if Axel's standing here, und springt 1 Meter hoch, and he jumps 1 meter, hat er 1 Meter erreicht. Yeah, he only reached 1 meter. Ich habe 150 Zentimeter erreicht. You know, but I reached 1 meter 50 centimeters. Aber wer ist höher gesprungen? But who actually jumped the higher? Axel ist höher gesprungen. Axel jumped higher. Obwohl ich höher war. Even though by measurement I was higher. Aber wir sehen oft das Leben so. Wir sehen oft das Volumen. But that's how we see life. We see the volume. Aber Gott sieht die Anstrengung. But God sees how much effort we put into it. So, deshalb so for that reason, hat auch der 5 Talente hatte, the one that had 5 talents, und der 2 Talente hatte, or the one that had 2 talents, haben beide denselben Lohn bekommen. They actually got the same reward. Der mit 5 Talenten hat weitere 5 gewonnen. The one with 5 talents made another 5. Der mit 2 hat weitere 2 gewonnen. And the one that had 2 talents made another 2 talents. Jeder hat das, was er hatte, and both had what they started with, um 100% vermehrt. They doubled it 100%. Darum haben sie auch beide denselben Lohn bekommen. So actually they both got the same reward. Das ist gerecht. That's just. Wir alle laufen in einem Rennen, in einem Wettlauf. We're all running a race. Mit dem, was uns gegeben ist. With what's been given us. Deshalb lasst uns mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus. So, let us run with the endurance the race is set before us, looking unto Jesus. In Hebräer 12, Vers 1. This Hebrews 12:1. Mein Wettlauf ist nicht dein Wettlauf. My race isn't your race. Meine Gaben sind nicht deine Gaben. My gifts aren't your gifts. Unser Rennen ist nicht dasselbe. Our race is not the same. Du musst das Rennen rennen, you have to run your race, das vor dich gesetzt ist. That's before you, that's set before you. Mit dem, was du hast. With what you've got. Wir brauchen einander nicht beneiden. We don't need to be jealous of each other. Jeder hat zu kämpfen mit dem, was er hat. Everybody's got to fight with what they've got. Aber wir sollen uns viel mehr ermutigen in unserem Rennen. But we should encourage each other more with our races. Wir mögen oft nicht, was wir haben. Well, often we don't like what we have. Mag sein, du magst eigentlich nicht die Familie, in der du hineingeboren wurdest. Maybe you don't like the family that you were born into. Vielleicht haben sich deine Eltern nicht wirklich geliebt. Maybe you didn't really love your parents. Und aus einer Affäre bist du geboren. You know, you were born in because of an affair. Und irgendwann hast du das erkannt. And sooner or later you found out about it. Und das war frustrierend. And it was very frustrating. Und du fragst dich, warum hat Gott mir nicht andere Eltern gegeben? And then you think, well, God, why didn't you give me different parents? Die so gut sind wie die von dem oder von der. They're you know, parents that are so good, like, you know, one from that guy or that person. Aber vielleicht ist das in Gottes Augen gar nicht so entscheidend. But maybe that's not so important in God's eyes. Viel entscheidender ist, wo du dich selbst positionierst im Leben. What's more important is where you position yourself in your life. Wenn du erwachsen bist. When you're an adult. Besonders wenn du erwachsen bist. Especially when you're an adult. Das macht all den Unterschied aus. That makes all the difference. Als Kinder Gottes haben wir eine neue Familie. As children of God, we have a new family. Die Gemeinde. the church. Und es ist wichtig, dass wir darin gute Beziehungen bauen. And it's important that we build good relationships here. Das ist ganz entscheidend. That's really important. Ganz egal, aus welcher Familie du bist and oder kommst. Matter from which family you come from. Deshalb sagt uns die Bibel, dass Erste Letzte sein werden. That's why the Bible says, you know, the first will be last. Und Letzte werden Erste and sein. The last will be first. In Gottes Wirtschaftswelt in God's economical world, kann einer von ganz unten starten you can start from the very bottom und ganz nach oben. And end up on top. Oder umgekehrt. Or vice versa. So wir laufen, wir rennen, das vor uns gesetzt ist. So we run the race that's set before us. Und wir brauchen Ermutigung. And we need encouragement. So was motiviert uns? So what motivates us? Oft wird uns das Leben oder das, was uns das Leben gibt, right. zu unserer Motivation. Yeah, often it's what's in our life that motivates us or what has happened in our life that motivates us. Ich komme zurück zu dieser familiären dysfunctional Situation. I'm going to go back to this dysfunctional family situation. Das ist sehr häufig. It's very heavy. Ich hatte einen, habe einen Freund, I've got a friend. Der hat, kommt aus einer Scheidungsfamilie. He comes from a divorced family. Der Vater hat seine Mutter verlassen, als er 3 Jahre alt war. When he was 3 years old, his father left his mother. Und er hat viel Schmerz erfahren damit. And he had really problems. He experienced a lot of problems with it. Er hat mit seinem Vater hin und wieder telefoniert. He telephoned with his father a couple of times. Und hat ihn einmal pro Jahr gesehen. And he saw him one time in a year. Er hat ihn nicht besonders gut gekannt. He didn't know him very well. Aber als er so 19 Jahre alt war, when he was about 9 years old, da hat er heimlich einmal am Abend Fernsehen geschaut. He was watching television at night, you know, kind of secretly. Und da war diese Sendung Aktenzeichen XY. Okay, there was this program wo Kriminelle, where these criminals are and they show these criminals and you know, who they, da hat man Kriminalfälle verfilmt, and they showed this, criminal scene, das dargestellt, and it was, performed, im Fernsehen der Bevölkerung gezeigt, and it was shown to the population in television. Man hat sich da erhofft, and there they were hoping, dass manche Zuseher diese Bösewichte kennen könnten und da Hinweise people, geben können. Yeah, that people that watched that television program would recognize the situation and could identify and find the criminals. So er sitzt da vor dem Fernseher. So he's sitting there in front of the television. Und plötzlich wird ein neuer Fall präsentiert. There was another a new case. Und er sieht ein schönes Foto von seinem Vater. And he sees a wonderful picture of his dad. Das war ein Schock. And it was a shock. So, das war seine familiäre Situation. But that was his family situation. Das ist das, was ihm das Leben gegeben hat. And that's what life gave him. Er konnte nichts dafür. He couldn't do anything about it. Aber er hat sich gesagt, but he said to himself, und er hat frühzeitig sein Leben Jesus gegeben, you know, earlier he had given his life to Christ, ich werde nicht so enden wie mein Vater. And I'm not gonna end up like my dad. Ich werde nicht versagen. I'm not gonna fail like my dad did. So die Vergangenheit, das, was er erlebt hat, so the past, what he has already experienced, ist zu seiner Motivation geworden. Actually became his motivation. Und das ist häufig so. And that's how it is most of the times. Dazu gehören auch unsere Ängste, that's where our fears come from, unsere Unsicherheiten, our insecurities come from. All das kann zu unserer Motivation werden. That all can work towards a motivation. Das pusht uns von hinten. It pushes us from behind. Unsere Sehnsüchte, our desires, nach Sinn, nach Aufgabe, nach Bedeutung, for purpose, for the reason for living, das, was wir erreichen wollen im Leben, things that we want to reach out for our lives, das zieht uns nach vorne. That draws us forward. Paulus schreibt einmal in Philipper 3, Vers 14, Paul writes in Philippians 3, 14, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. I press forward to the mark. So es gibt Dinge, die treiben uns von hinten. So there are things that push us from behind. Und es gibt Dinge, die ziehen uns nach oben. And there are things that draw us forward. Wir brauchen beides. We need both. Damit wir die Dinge erreichen, so that we can reach those things, die Gott möchte, dass wir sie erreichen. That God wants us to reach. mit dem, was uns gegeben ist. With what he's given us. Als Ausrüstung für das Rennen. As, you know, as, equipment for the race. Nächstes Tier. So, du selbst bist der Punkt. So, you are the decimal point. Du bist auf einer Reise. You're on a journey. Und vor dir liegen Berge. And in front of you are mountains. Und Täler. And valleys. Und Flüsse. And rivers. Und Ozeane von Herausforderungen. And oceans of challenges. Und Schwierigkeiten. And difficulties. Und Unmöglichkeiten. And impossibilities. Aber du startest diese Reise, du bist in diesem Rennen. But you're in this race, und hinter dir ist, was du fürchtest. And behind it is that what you fear, und vor dir ist, was du erreichen willst. And in front of you is what you want to reach. Und zwischen diesen beiden Enden and between these two things, this beginning, the start and the end, bewegst du deinen Punkt. You move your decimal point. Ganz egal, wie viel dir gegeben ist. It doesn't matter how much has been given to you. Entscheidend ist, wie weit du diesen Punkt bewegst. The decisive thing is how far do you, where do you put your decimal point? Da gibt es viele Möglichkeiten, ganz konkret den Punkt zu bewegen. And there's lots of possibilities to move this decimal point. Durch Ausbildungen. Through education. Du kannst Diplome machen. You can do your diploma work. Andere lernen durch Mentoren. You know, other people learn through mentors. Du gehst treu in die Arbeit und machst deinen Job. You go to work and you're faithful and you do your job. Insgesamt dieses Lernen und Arbeit. And altogether this learning, studying and work. Mit Ausdauer. With endurance. Wir bewegen in vielerlei Arten den Punkt. We move that decimal point with a lot of with in different ways. Aber der bedeutsamste Weg, den Punkt zu bewegen, the best way to move the point ist sein Leben is Jesus Christus zu geben. To give your life to Jesus Christ. Das erste Wunder, das Jesus getan hat, the first miracle that Jesus did, war, dass er etwas genommen hat, is that he took something, was farblos war that was colorless und geschmacklos. And tasteless. Er hat Wasser zu Wein verwandelt. He changed water into wine. Jesus kann ein Leben nehmen, das keinen Geschmack hat. Jesus can take a life that is tasteless und Geschmack hinzufügen. And he can give it flavor. Er kann aus einem langweiligen Leben he can take a boring life ein aufregendes Leben machen. And he can make it an exciting life. Und er kann einen Menschen aus einem kleinen Dorf and he can take a person from a little town in eine große Stadt and bring him to a big city. Vielleicht magst du nicht, wo dich dein Leben gerade hin platziert hat. Maybe you don't like where your life has ended up right now. Aber du kannst selbst entscheiden, wohin du den Punkt bewegst. But you can decide yourself where you're going to put that decimal point. Wenn du nur mit einer 1 startest, if you've just started with a 1, dann denk dir viele Nullen dazu, noch viel mehr als 3. Then you can imagine there are, you can have more zeros behind that 1, more than just 3. Um zu erahnen, was möglich ist. And to have an idea what's possible. Du musst den Wettlauf laufen. You have to run the race. Und 0 und 0 und 0 überspringen. And jump over these different zeros. Es ist nicht entscheidend, was du von Geburt erbst. It's not important what you inherited from your birth. Es ist entscheidend, wie weit du den Punkt bewegst. It's important how far you move that decimal point. Und das betrifft auch unsere Heiligung. And that also touches on our sanctification. Unsere Reinheit. Our cleansing. Und natürlich unsere Gaben. And also our gifts. Unser ganzes Leben. Our whole life. Und ultimativ ist es natürlich Jesus, der den Punkt bewegt. And actually, ultimately, it's really Jesus that moves that point. Aber wir haben einen großen Beitrag. But we have a great task. Es gibt ein Lied, das ich sehr liebe. There's a song I really like. Die erste Zeile ist the first line is I'm trading my sorrow. Ich tausche meine Sorgen aus. I'm trading my shame. Ich tausche meine Schande aus. I'm trading it all for the joy of the Lord. Und ich tausche das alles aus für die Freude am Herrn. Yeah. So. Yeah. So wenn du deine Sünde nicht magst, tausche sie aus. So if you don't like your sin, exchange it. Und wenn du deine schlechten Gewohnheiten nicht magst, tausche sie aus. And if you don't like your bad habits, trade them in. Und wenn dir deine Ehe nicht mehr gefällt, du kannst nicht deine Frau oder deinen Mann austauschen. You can't exchange your spouse. You can't trade your spouse away. Aber du kannst deinen Schmerz, but you can exchange you can trade your pain für die Freude am Herrn austauschen. For the joy of the Lord. Amen. Amen.